Was schlägt die Uhr? Altes Sprichwort. Jedermann weiß so ungefähr, dass das holländische Dörfchen Wondervotteimittis der schönste Fleck auf Erden ist. Oder leider war. Doch da es abseits liegt von allen größeren Landstraßen, am Ende der Welt gewissermaßen, gibt es unter meinen Lesern vielleicht nur sehr wenige, die ihm je einen Besuch abgestattet haben. Zu Nutz und Frommen derer, die noch nicht dort gewesen sind, wird es sich deshalb nur empfehlen, es hier des Näheren zu beschreiben. Tja, dies ist umso notwendiger, als ich, in der Hoffnung, die öffentliche Anteilnahme für seine Bewohner zu erwecken, hier die unseligen Ereignisse zu schildern gedenke, die sich erst vor kurzem innerhalb seiner Grenzen zugetragen haben. Keiner, der mich kennt, wird daran zweifeln, dass ich dieser selbst auferlegten Pflicht nach besten Kräften nachkommen werde, mit aller strengen Unparteilichkeit, aller Umsicht beim Untersuchen der Tatsachen und aller Sorgfalt beim Vergleichen der Zeugnisse, die einen jeden auszeichnen sollten, der den Anspruch erhebt, sich Historiker zu nennen. Gestützt auf den vereinten Beistand von Gedenkmünzen, Urkunden und Eintragungen vermag ich mit absoluter Sicherheit zu sagen, dass sich der Flecken Wondervotteimittis von seiner Gründung an in genau demselben Zustand erhalten hat, den er noch heute bewahrt. Der älteste Mann im Dorf erinnert sich nicht der leisesten Veränderung im Aussehen irgendeines beliebigen Teilstücks. Ja, allein schon die Erwägung einer solchen Möglichkeit gilt als schwere Beleidigung. Das Dorf liegt in einem völlig kreisrunden Tal von etwa einer Viertelmeile Umfang, das rings umschlossen ist von sanften Hügeln, deren Höhen die Bewohner noch nie zu übersteigen gewagt haben. Dafür geben sie den überaus triftigen Grund an, sie glaubten nicht, dass auf der anderen Seite überhaupt irgendetwas zu finden sei. Rings am Saum des Tales, das völlig eben und ganz und gar mit flachen Steinplatten gepflastert ist, stehen in geschlossenem Rund 60 kleine Häuser. Die Rückseite den Hügeln zugekehrt, müssen sie natürlich zum Mittelpunkt der Talfläche schauen, der genau 60 Yards vom Eingang einer jeden Behausung entfernt ist. Vor jedem Haus befindet sich ein kleiner Garten mit einem kreisrunden Weg, einer Sonnenuhr und 24 Kohlköpfen. Die Gebäude selbst ähneln einander aufs Haar, so dass man sie auf keine Weise unterscheiden kann. Wegen des ungeheuren Alters ist der Baustil etwas sonderbar, aber deshalb keineswegs weniger malerisch. Das Holzwerk ist überall von dunkler Tönung und mit vielen Schnitzereien verziert, deren Muster allerdings kaum die geringste Abwechslung bieten. Denn seit undenklichen Zeiten haben die Schnitzer von Wondervotteimittis nie etwas anderes zuwege gebracht als zwei Gegenstände, einen Zeitmesser und einen Kohlkopf. Aber diese verfertigen sie aufs Beste und fügen sie mit ungewöhnlicher Geschicklichkeit ein, wo immer sie Platz finden für den Grabstichel. Die Behausungen gleichen sich innen ebenso wie außen und die Einrichtung folgt überall demselben Plan. Die Fußböden sind aus quadratischen Ziegelsteinen, die Tische und Stühle aus schwärzlichem Holz mit dünnen geschwungenen Beinen und Hundefüßchen. Die Kamineinfassungen sind breit und hoch, geschmückt nicht nur mit gemeißelten Uhren und Kohlköpfen über der Frontseite, sondern auch mit einem echten Zeitmesser oben in der Mitte, der ein gewaltiges Ticken vollführt, und zwei Blumentöpfen mit einem Kohlkopf darin, die gleichsam als Vorreiter an den beiden Enden stehen. Zwischen den beiden Kohlköpfen und dem Zeitmesser wiederum steht jeweils ein kleiner Chinese mit einem ausladenden Bauch und einem großen runden Loch darin, durch das man das Zifferblatt einer Uhr sieht. Die Kamine sind geräumig und tief, mit grimmigen, krumm anmutenden Feuerböcken. Da brennt unablässig ein loderndes Feuer und darüber hängt ein riesiger Topf mit Sauerkraut und Schweinefleisch, den die ehrbare Hausfrau unermüdlich wartet. Sie ist eine kleine, rundliche alte Dame mit blauen Augen und rotem Gesicht und trägt eine riesige Haube gleich einem Zuckerhut, geschmückt mit purpurroten und gelben Bändern. Ihr Kleid ist aus orangefarbenem, grobem Halbwollstoff, hinten sehr weit geschnitten und sehr kurz in der Taille. Sehr kurz erst recht in anderer Hinsicht, reicht es doch kaum bis unter die Mitte der Waden. Diese sind ziemlich dick, desgleichen die Fesseln. Aber sie trägt ein paar schöne grüne Strümpfe, sie zu bedecken. Ihre Schuhe aus rosarotem Leder sind beide mit einem ganzen Bausch gelber Bänder geschnürt, die kunstvoll zur Form eines Kohlkopfs geschlungen sind. In der linken Hand hält sie eine ungefüge kleine holländische Uhr. In der rechten schwingt sie den Schöpflöffel für das Sauerkraut und Schweinefleisch. Neben ihr steht eine fette, getigerte Katze mit einer goldfarbenen Spielzeugrepetieruhr am Schwanz, welche die Jungs spaßeshalber dort befestigt haben. Die Jungs selbst sind alle drei im Garten und hüten das Schwein. Sie sind jeder 2 Fuß hoch. Sie tragen 3 spitze, purpurrote, bis zu den Oberschenkeln reichende Wämser, wildlederne Kniehosen, rotwollene Strümpfe, klobige Schuhe mit mächtigen Silberschnallen und lange Überzieher mit großen Perlmuttknöpfen. Außerdem hat jeder eine Tabakspfeife im Mund und eine kleine rundliche Uhr in der rechten Hand. Er pafft und schaut auf die Uhr, dann wieder schaut er auf die Uhr und pafft. Das Schwein, das dick ist und träge, ist damit beschäftigt, bald die verstreuten Blätter aufzulesen, die von den Kohlköpfen abfallen, bald nach der goldglänzenden Repetieruhr auszuschlagen, welche die Knirpse auch an seinem Schwanz befestigt haben, damit es ebenso Schmuck aussehe wie die Katze. Dicht neben der Haustür, in einem hochlehnigen, lederbezogenen Armstuhl mit geschwungenen Beinen und Hundefüßchen wie bei den Tischen, sitzt der Herr des Hauses in Person. Er ist ein überaus wohlbeleibter kleiner alter Herr mit großen, kreisrunden Augen und einem mächtigen Doppelkinn. Seine Kleidung gleicht der der Knaben, und ich brauche nichts weiter darüber zu sagen. Der einzige Unterschied ist, dass seine Pfeife etwas größer ist als die ihren und dass er mehr Qualm hervorbringen kann. Wie die Knaben hat er eine Uhr, aber er trägt sie in der Tasche. In Wahrheit erheischt etwas viel Gewichtigeres als eine Taschenuhr seine Aufmerksamkeit, und was das ist, werde ich sogleich erklären. Er sitzt da, das rechte Bein übers linke Knie geschlagen, macht eine ernste Miene und richtet zumindest eines seiner Augen unverwandt auf einen bestimmten, bemerkenswerten Gegenstand in der Mitte der Talsohle. Dieser Gegenstand befindet sich im Glockenturm des Rathauses. Der Gemeinderat besteht aus lauter sehr kleinen, rundlichen, fetten, klugen Männern mit großen Glotzaugen und dickem Doppelkinn. Auch sind ihre Mäntel viel länger, ihre Schuhschnallen viel größer als bei den gewöhnlichen Einwohnern von Wondervotteimittis. In der Zeit meines Aufenthalts im Dorf haben sie mehrere Sondersitzungen abgehalten und die folgenden 3 wichtigen Beschlüsse gefasst. Dass es falsch ist, den guten, althergebrachten Lauf der Dinge zu verändern. Dass es nichts, auch nur leidlich Gutes, außerhalb von Wondervotteimittis gibt und dass wir an unseren Uhren und Kohlköpfen festhalten sollen. Über dem Sitzungszimmer des Rates erhebt sich der Turm, und im Turm ist das Glockengehäuse. Dort selbst befindet sich seit undenklichen Zeiten der Stolz und das Wunder des Dorfes, die große Uhr der Gemeinde Wondervotteimittis. Und eben diese ist der Gegenstand, auf den die Augen der alten Herren, die da in den lederbezogenen Armstühlen sitzen, gerichtet sind. Die große Uhr hat 7 Zifferblätter, in jeder der 7 Seiten des Turmes eines, sodass die Uhr mühelos von allen Behausungen zu sehen ist. Die Zifferblätter sind groß und weiß und die Zeiger wuchtig und schwarz. Es gibt einen Türmer, dessen einziges Amt es ist, die Uhr zu warten. Aber dieses Amt ist die trefflichste aller Sinekuren. Denn nie seit Menschengedenken hat der Uhr von Wondervotteimittis das Geringste gefehlt. Bis vor kurzem hielt man die pure Mutmaßung einer etwaigen Störung für Ketzerei. Seit der fernsten urkundlich belegten Vergangenheit sind die Stunden regelmäßig von der großen Glocke gekündet worden. Und das Gleiche galt von allen anderen Standuhren und Taschenuhren im Dorf. Nie gab es einen besseren Ort, die rechte Zeit einzuhalten. Wenn der große Klöppel es für angemessen hielt, 12 Uhr zu sagen, so erhoben all seine gehorsamen Jünger gleichzeitig ihre Stimmen und antworteten wie ein getreues Echo. Kurzum, die guten Bürger liebten ihr Sauerkraut, doch wahrhaft stolz waren sie auf ihre Uhren. Somit habe ich denn den glücklichen Zustand von Wondervotteimittis beschrieben. Welch Jammer, dass ein so schönes Bild sich je verkehren musste, ins Gegenteil. Seit langem ging unter den weisesten Bewohnern die Rede, dass nichts Gutes von jenseits der Hügel kommen kann. Und wirklich schien diesen Worten ein gewisser prophetischer Geist innezuwohnen. Es fehlten noch 5 Minuten an Mittag am vorgestrigen Tage, als auf dem östlich gelegenen Hügelkamm ein sehr eigenartig aussehendes Etwas in Erscheinung trat. Um die Zeit, da nur noch 3 Minuten an Mittag fehlten, erkannte man in dem fraglichen, drolligen Etwas einen winzig kleinen, fremdartig anmutenden jungen Mann. Er stieg mit großer Geschwindigkeit den Hügel hinunter, so dass jedermann ihn alsbald deutlich sehen konnte. Er war wirklich das extravaganteste Wesen, das man in Wondervotteimittis je zu Gesicht bekommen hatte. Sein Gesicht war dunkel-tabakfarben und er hatte eine lange Hakennase, erbsengroße Augen, einen breiten Mund und 2 treffliche Reihenzähne, welch letztere er anscheinend mit Fleiß zur Schau stellte, indem er von einem Ohr zum anderen grinste. Schnurrbart und Backenbart sorgten dafür, dass von dem übrigen Gesicht rein gar nichts zu sehen war. Sein Kopf war unbedeckt und sein Haar gefällig auf Papilloten frisiert. Seine Kleidung bestand aus einem eng anliegenden schwarzen Rock mit Schwalbenschwänzen, aus dessen einer Tasche ein weißes Schnupftuch weit heraushing, schwarzen Kaschmir-Kniehosen, schwarzen Strümpfen und plump wirkenden Pumps mit riesigen Bauschen aus schwarzem Atlasband als Schleifen. Unter dem einen Arm trug er einen riesigen Chapeau de bras und unter dem anderen eine Fiedel, fast 5-mal so groß wie er selbst. In der linken Hand hielt er eine goldene Schnupftabaksdose, aus der er sich, indem er mit den wunderlichsten Luftsprüngen den Hügel hinunterhüpfte, unaufhörlich mit der Miene unüberbietbarer Selbstzufriedenheit bediente. Gerechter Himmel, das war ein Anblick für die biederen Bürger von Wondervotteimittis. Um es rundheraus zu sagen, der Bursche hatte trotz seines Grinsens ein ziemlich unverschämtes und finsteres Gesicht. Und als er geradewegs ins Dorf hineinkurbettierte, erregte das seltsam plumpe Aussehen seiner Pumps nicht geringen Argwohn. Und mancher Bürger, der ihn an jenem Tag sah, hätte etwas darum gegeben, unter das weiße Batisttaschentuch zu lugen, das so aufreizend aus der Tasche des Schwalbenschwanzes heraushing. Was aber eine rechtschaffene Entrüstung vor allem herausforderte, war der Umstand, dass der niederträchtige Geck, während er hier einen Fandango tanzte und sich dort wie ein Kreisel drehte, bei seinen Schritten nicht die blasseste Ahnung von so etwas wie Zeitmaß und Takt halten zu haben schien. Die guten Dorfbewohner hatten indes kaum Gelegenheit, die Augen richtig aufzusperren, als der Schurke auch schon, just als noch eine 30 Minuten an Mittag fehlte, mitten unter sie sprang, hier einen Chassé, dort einen Balance zum Besten gab und sich dann nach einer Pirouette und einem Pas de Zephyr mit einem Luftsprung hinaufschwang in den Glockenturm des Rathauses, wo der verdutzte Türmer saß und rauchte. Ein Bild der Würde und Bestürzung. Doch der kleine Lümmel ergriff ihn sogleich bei der Nase, drehte und zog daran, stülpte ihm den großen Chapeau de bras über den Kopf, stieß ihm den Hut bis über Augen und Mund, erhob dann seine große Fiedel und schlug damit so lange und kräftig auf sein Opfer ein, dass man, fett wie der Türmer und hohl wie die Fiedel war, hätte schwören mögen, ein ganzes Regiment von Kontrabasstrommlern schlage im Glockenstuhl des Turmes von Wondervotteimittis den Teufelsmarsch. Keiner weiß, zu welch verzweifeltem Racheakt dieser gewissenlose Überfall die Einwohner womöglich hingerissen hätte, wäre nicht der gewichtige Umstand gewesen, dass nunmehr bloß noch eine 30 Sekunden an Mittag fehlte. Die Glocke schickte sich an zu schlagen, und es war eine Sache absoluter und vordringlicher Notwendigkeit, dass jedermann unbeirrt auf seine Uhr schaute. Doch war nicht zu bezweifeln, dass just in diesem Augenblick der Kerl im Turm mit der Uhr irgendetwas anstellte, wozu er keinerlei Recht hatte. Aber als sie nun zu schlagen anhob, hatte niemand Zeit, auf seine Machenschaften Acht zu geben, denn alle mussten sie die Schläge der Glocke zählen, die nun erschollen. 1, sagte die Turmuhr. 1, echote jeder kleine alte Herr in jedem lederbezogenen Armstuhl in Wondervotteimittis. 1, sagte auch seine Taschenuhr. 1, sagte die Uhr seiner Frau und 1, sagten die Uhren der Knaben und die kleinen goldglänzenden Repetieruhren an den Schwänzen von Katze und Schwein. Zwei, fuhr die große Glocke fort, und Twe, echoten alle Echos. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, sagte die Glocke. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, antworteten die anderen. Elf, sagte die Große. Elfen, pflichteten die kleinen Gesellen bei. Zwölf, sagte die Glocke. Zwölf, erwiderten sie tief befriedigt und senkten ihre Stimmen. Zwölf is it, sagten all die kleinen Herren, indem sie ihre Uhren einsteckten. Aber die große Glocke hatte noch nicht ausgeredet. Dreizehn, sagte sie. Der Teufel, keuchten die kleinen alten Herren erbleichend, ließen ihre Pfeifen sinken und nahmen alle das rechte Bein vom linken Knie. Der Teufel, ächzten sie. Dörtehn, dörtehn, mein Gott, es ist 13 Uhr. Warum versuchen, das schreckliche Schauspiel zu beschreiben, das nun folgte? Ganz Wonderwotteimittis wurde unversehens in einen Strudel heillosen Durcheinanders gerissen. »Wat ist bloß in mein Bauch gefahren?« brüllten alle Jungen. »Sonst bin ich längst hungrig um die Zeit. Wat ist bloß in mein Kraut gefahren?« kreischten alle Frauen. »Sonst ist es schier zerkocht um die Zeit. Wat ist bloß in meine Piepe gefahren?« fluchten alle kleinen alten Herren. »Donner und Blitz! Sonst ist sie längst ausgeraucht um die Zeit.« Und sie stopften sie voller Empörung aufs Neue und pafften, in ihre Armstühle zurückgelehnt, so rasch und grimmig drauf los, dass das ganze Tal im Nu mit undurchdringlichem Qualm erfüllt war. Unterdessen wurden alle Kohlköpfe puterrot im Gesicht. Und es schien, als hätte der Teufel selbst von allem Besitz ergriffen, was Uhrengestalt hatte. Die geschnitzten Uhren an den Möbeln fingen an zu tanzen, wie behext, während die auf den Kaminsimsen sich vor Raserei kaum zu halten wussten und so unermüdlich 13 schlugen und so toll mit ihren Pendeln wippten und wedelten, dass es wirklich grässlich anzusehen war. Das Schlimmste aber war, weder die Katzen noch die Schweine konnten das Benehmen der kleinen Repetieruhren an ihren Schwänzen länger ertragen und rebellierten dagegen, indem sie kratzend und stoßend und quiekend und kreischend und maunzend und schreiend im ganzen Ort umherjagten, den Leuten ins Gesicht sprangen und unter die Röcke fuhren und allezumal den heillosesten Lärm und Wirrwarr stifteten, den ein vernünftiger Mensch sich nur vorstellen kann. Und offensichtlich setzte der elende kleine Bösewicht im Turm alles daran, das Unheil noch zu verschlimmern. Von Zeit zu Zeit konnte man durch den Qualm einen flüchtigen Blick auf den Schurken werfen. Da saß er im Glockenturm, auf dem Türmer, der flach auf dem Rücken lag. Zwischen den Zähnen hielt der Schuft den Glockenstrang, den er mit seinem Kopf ständig auf- und niederrucken ließ, und vollführte auf diese Weise einen solchen Höllenspektakel, dass mir die Ohren aufs Neue dröhnen, sobald ich nur daran denke. Auf dem Schoß hielt er die große Fiedel, auf der er mit beiden Händen, ohne sich im geringsten um Takt oder Ton zu kümmern, herumkratzte und tat sich Wunder was zugute, der Einfallspinsel, auf seine Darbietung von Judy O'Flanagan und Paddy O'Rafferty. Bei diesem unglückseligen Stand der Dinge verließ ich den Ort mit Grausen. Und nun flehe ich alle Freunde genauer Zeit und leckeren Krautes um Beistand an. Lasst uns geschlossen zu dem Dorfe ziehen und die althergebrachte Ordnung der Dinge in Wonderwotteimittis wiederherstellen, indem wir jenen kleinen Gauner aus dem Glockenturm vertreiben.